lebe was auf Erde nach Freiheit strebt und wird. Von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Die Welt mit ihren Freuden ist ohne Freiheit nichts. Die Freiheit ist die Quelle der Tugend und des Lichts. Es kann, was ist und lebet, in Freiheit nur gedeihen. Das Ebenbild des Vaters kann nur der Freie sein. Freiwillig sein und singen, so wie der Vogel lebt, der auf Ballast und Kerker sein Freiheitslied erhebt. Und bleibt es immer fort. Mein Sehen, mein Gedanken, mein Traum, mein Lied und Wort. Es lebe, was auf Erden nach Freiheit steht und wird. Von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es alle Zeit. Fluch sing ich allen Zwingern, Fluch aller Dienstbarkeit. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es alle Zeit.